Ja, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Raum deiner Herrlichkeit für uns geöffnet hast, Herr. Danke, dass wir durch dein Blut freien Zugang haben, Herr, in die Räume und in die Dimensionen deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, in den Raum der Offenbarung, Herr, den Raum der Weisheit, Herr, in die Räume der sieben Geister Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du uns freien Zugang gegeben hast, Herr, und dass du heute Abend, Herr, etwas von diesen Räumen hier in unserer Mitte manifestierst und platzierst und hervorkommen lässt, Herr. Halleluja. Und so wie Paulus gebetet hat, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. So strecken wir uns heute Abend wirklich aus nach diesem Geist der Offenbarung. Wir strecken uns aus nach diesem Geist der Erkenntnis. Komm, streck dich einfach mal aus nach diesem Geist der Offenbarung. Streck dich aus nach diesem Geist der Erkenntnis und streck dich auch aus nach diesem Geist der Weisheit, der dir die Fähigkeit gibt, das, was du siehst, das, was du erkennst, das, was dir offenbart wird, auch anzuwenden. Danke, Vater, für den Geist der Offenbarung und den Geist der Erkenntnis und den Geist der Weisheit, Herr. Halleluja, wir verbinden uns damit in dem Namen von Jesus, Herr. Und wir danken dir heute Abend, Herr, für geöffnete Augen des Herzens, Herr. Und wir danken dir genauso auch für geöffnete Ohren des Herzens, Herr. Herr, wir gehen im Glauben da hinein. Geh einfach ganz bewusst im Glauben da hinein, auch in diese Dimension. In diese Dimension der Offenbarung. In diese Dimension der Erkenntnis. Oh, in diese Dimension des Sehens im Geist. Und in diese Dimension des Hörens im Geist. Gemeinde zu sagen hat. Halleluja. Danke, Vater, für geöffnete Ohren und danke, Vater, für geöffnete Augen. Oh, streck dich aus. Komm, streck dich aus. Streck dich aus. In den Räumen der Herrlichkeit ist heute Abend etwas für dich vorbereitet. Und ich glaube insbesondere vom Geist der Offenbarung, vom Geist der Erkenntnis und vom Geist der Weisheit. Also streck dich aus. Geh rein im Glauben. Verbind dich damit im Glauben. In dem Namen Jesus. Halleluja. Oh, yes, Lord. Aha. Oh, Jesus. Yes, Lord. Ja-da-da-da-da. Ja-da-da-da-da. Halleluja. Und ich hatte heute Morgen so in meiner Bibellesezeit, bin ich an diesem Vers hängen geblieben, in Lukas 10, 23 bis 24, wo Jesus sich zu seinen Jüngern umwendet alleine und spricht zu ihnen und sagt: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige, er spricht vom alten Bund, viele Propheten und Könige haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und es hat so stark zu mir gesprochen, weil das ist das Vorrecht der Jünger im neuen Bund, dass wir sehen und dass wir hören, was im alten Bund nicht zu sehen war und was nicht zu hören war. Und deswegen lasst uns wirklich unsere Ohren heute Abend öffnen, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt und auch um zu sehen, was der Geist den Gemeinden sagt. Ergreife das im Glauben, dass du siehst im Geist, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Visionen, Bilder und Eindrücke und Worte vom Himmel. Du hörst, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Du siehst, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Verbinde dich mit diesem Raum. Halleluja. Hör hin, schau hin. Ihr Glory Life Schüler, auch über Livestream, schaut hin, hört hin, was der Geist durch euch vielleicht der Gemeinde sagen möchte. Halleluja. Er spricht. Oh, wir sind die Jünger des neuen Bundes. Wir dürfen sehen und wir dürfen hören, was wir im alten Bund nicht sehen und nicht hören konnten. Halleluja. Was sagt der Geist der Gemeinde gerade jetzt? Wenn bei dir einfach Vision gerade jetzt kommt oder du hörst etwas, was nicht nur für dich selber ist, sondern für die Gemeinde, wollen wir es aktivieren gerade jetzt in jedem einzelnen Glory Life Schüler, wenn du etwas siehst jetzt. Streck dich einfach aus, weißt du, streck dich aus zu sehen, streck dich aus zu hören, was sagt der Geist der Gemeinde. Dann lass uns einfach ein paar Minuten haben, wo jeder einfach, der etwas sieht für die Gemeinde, und es muss jetzt nicht nur unsere Gemeinde sein, sondern den Leib Christi insgesamt. Ja. Es kann für unsere Gemeinde sein, es kann auch für Einzelne sein oder bestimmte Personen, aber höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat und sieh, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und wenn du etwas empfängst, gerade jetzt, lass uns einfach ein paar Minuten haben, wo jeder, der etwas hört oder sieht, ans Mikrofon kommt und einfach mitteilt, was er gesehen und gehört hat. Und dann wollen wir ihn auch um die Weisheit bitten, es auszulegen und damit das Richtige zu tun. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst uns deine Vision, deine Offenbarung, was du gehört hast, gerne über E-Mail schicken an wunder@glorylife.net. Gerade jetzt, wenn du hier live vor Ort bist, einfach komm einfach nach vorne und gib einfach das weiter, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Ich habe so gesehen, als wenn die Türe dahinter aufgehe und so die Herrlichkeit Gottes ist wirklich in den Raum gekommen und hat den Raum einfach übernommen. Genauso ist lebendiges Wasser reingekommen. Wasser vom Knöchel bis zu den Knien, bis zu den Hüften. Ich habe so den Eindruck gehabt, der Herr sagt, ladet mich ein, ladet mich ein, ladet mich ein. Halleluja. Sein Herz sehnt sich danach. Amen. Amen. Ich kann das völlig bestätigen. Ich hab wirklich den Strom Gottes hier durch den Mittelgang kommen, laufen sie in einer neuen Dimension, in einer wirklich machtvollen Dimension. Halleluja. Und er hat sich dann überall ausgegossen. Amen. Und jeder Einzelne war eingeladen, aber sich wirklich aber auch persönlich aufzumachen. Ich mache mich persönlich auf für diesen Strom, auch jeder auch am Livestream. Auch ja. Mach dich auf, Gott ruft dich wirklich, dich aufzumachen für eine neue Dimension des Heiligen Geistes. Halleluja. Er will in einer neuen Art und Weise kommen und uns heimsuchen. Und dann habe ich noch eine Person gesehen und sie hat ihr Ohr an die Brust von Jesus gelegt, an sein Herz. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt wirklich, was möchtest du hören? Möchtest du meinen Herzschlag hören oder möchtest du den Herzschlag der Welt hören? Und ich möchte in dieser Zeit mein Volk aussondern, dass es mehr auf meinen Herzschlag hört als den Herzschlag dieser Welt. Amen. Dass es mein Herzschlag von dem Herzschlag der Welt unterscheiden kann. Amen. Und nah an meinem Herzen ist. Halleluja. Gott lädt uns ein durch unser Ohr zuerst an sein Herz. Halleluja. Zu halten, an seine Brust, an seiner Brust zu legen. Genau. Halleluja. Ich habe einen Adler gesehen, der ist immer höher geflogen, nicht aus eigener Kraft, sondern im Wind des Geistes. Und die Zeit ist jetzt gekommen für die ganze Gemeinde Jesu, also für uns alle, aber auch für die ganze Gemeinde Jesu, dass wir immer höher fliegen wie dieser Adler. Und immer inniger verbunden sind mit Jesus in seiner Liebe, dass wir aus dieser herrlichen Liebesbeziehung einfach von oben her mit ihm zusammen herrschen und regieren. Amen. Ich war vor Jahren im Raum der Finanzen drinne und seitdem nicht mehr reingekommen. Und eben war ich wieder drinne und der Raum hat sich verändert. Ich sah, wie die Regale voller Finanzen waren und in verschiedenen Währungen. Und ich hatte so den Eindruck, egal aus welchem Gemeinde wir kommen, jede Gemeinde hat keinen Mangel, in welchem Land sie auch gehen mag oder in welche Stadt sie dienen wird. Weil wenn wir das uns alle abholen, was in diesem Raum drinne ist, haben wir keinen Mangel. Jeder persönlich nicht und auch in der Gemeinde nicht. Ich habe das Wort gehört, ihr seid ein Brief Christi. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Und weiter heißt es, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen und in dem Wort leben und in dem Wort wandeln, dann kann die Welt draußen erkennen, dass Jesus Christus in uns lebt und dass er wahrhaftig ist, weil wir Zeugen seiner Herrlichkeit sind. Ja, ich habe den Eindruck gehabt, dass ich den Garten Eden sehe. Dann habe ich Gott gefragt, was es zu bedeuten soll. Und ich hatte den Eindruck, dass einfach der Leib Christi, die Gemeinden, wieder ein Ort der Begegnung mit Gott sein sollen. Da, wo sie momentan das nicht sind, dass sie das wieder werden. Amen. Das setzt man frei im Glauben, im Gebet, in Jesu Namen. Halleluja. Ah, ja. Ich habe noch einen Baum gesehen. Und, Baum. Ein Baum, ja. Und das ist so, da rein fließt, und das ist der Liebe Gottes. Das ist so wie Knowledge, also der Erkenntnis fließt, und ohne der Furcht Gottes, einfach Erkenntnis, ist eigentlich der Baum, der Good and Evil, wie in der... Ja, Baum Erkenntnis. Der Erkenntnis von Gut und Böse, genau, ohne Furcht. Einfach, das hat, ne? Wir haben so viel in unserer Generation einfach, dass wir nach Weisheit oder nach Wissen oder nach Erkenntnissen jagen, aber ohne der Furcht Gottes, dass es einfach eine Täuschung ist und das ist immer mit gekurbelt. Also der Heilige Geist hat mir gezeigt, das ist so wie Mineral, dass es alles verbunden ist und der Öl verbindet diese ganze Mineral und sagt der Heilige Geist, ich habe keine Ölkrise. Amen. Halleluja. Der Preis ist im Himmel nicht gestiegen. Halleluja. Ich habe wie so einen Trichter gesehen auf unsere Köpfe. Und da kamen von oben Buchstaben, Worte, also Goldnuggets. Und der Himmel ist offen, Gott redet, er spricht zu uns. Und ich breche jetzt heute auch diese Lüge, wenn es da jemand gibt hier oder am Livestream, wo sagt, ich höre die Stimme Gottes nicht, ich kriege keine Offenbarung. Das ist Lüge, alles ist da, der Himmel ist offen. Gott Amen. Redet zu dir, er will, er sehnt sich danach, dass du sein Reden hörst. Und Halleluja. Diese Lüge ist heute ein für alle Mal gebrochen. Der Himmel ist offen und du hörst deinen Herrn. Du bist sein Kind und du hörst ihn. Amen. Amen. Halleluja. Das nehmen wir mit. Sag mal zu irgendjemandem, bevor du in deinen Platz gehst, sag mal, du hörst die Stimme Gottes. Amen. Halleluja. Du hörst die Stimme des Herrn. Halleluja. Oh, preis den Herrn, und da dürft ihr Platz nehmen. Herzlich willkommen nochmal zu diesem besonderen Abend heute. Auch ihr, die über Livestream zuschaut, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen besonderen Abend vor uns mit unserer langjährigen Freundin, wirklich seit Jahren jetzt schon, mit der wir zusammen unterwegs sind, die zugleich wirklich eine mächtige prophetische Stimme ist, auch im Leib Christi. Sie hat ein neues Buch geschrieben, das gibt's auch draußen am Büchertisch. Ich habe da auch eine kleine Empfehlung dazu geschrieben, das heißt Offenbarungen aus den Himmelsräumen. Ja, also das müsst ihr euch mitnehmen. Halleluja, wow, cool. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Also, wir freuen uns, dass sie da ist heute Abend, Lilo, so wunderbar, dass du wieder bei uns bist. Es ist so schön, dass du immer wieder den Weg hierher findest und hierher machst, und es ist einfach so gut, mit dir unterwegs zu sein. Halleluja. Geben wir mal einen ganz, ganz kräftigen Glory Life Family Willkommensapplaus. Halleluja, Lilo Keller. Jawohl. Ich kann es auch zum Schluss machen, wie du willst. Hallo, hallo. Also eigentlich bin ich ja hier zu Hause. Und Es ist gar nicht so fremd. Es ist gar nicht so fremd. Ich danke, Jesus, dass du da bist und dass du da wohnst. Und dass wir dich nicht herbeibitten müssen, sondern dass du da bist. Preisen dich und ich preise dich für die Engel, die da sind. Und ich danke dir, Vater, dass du gesagt hast, das ist ein Ort, wo es ihnen wohl ist. Wo sie sehen und selber gespannt sind, was der Herr macht. Die sind gewundrig. Habt ihr das gewusst, dass Engel gewundrig sind? Die sind neugierig, ja, das wäre das richtige Wort. Neugierig, die wundern sich. Die wundern sich. Ja, sie sind da, um uns zu helfen. Und gleichzeitig sind sie da, um vom Himmel her zu unterstützen. Ja, sie erfüllen ihren Auftrag. Und auf der anderen Seite sind sie selber gespannt, was der Herr, der Heilige Geist, macht. Es ist beides. Das vergessen wir immer wieder. Dass die selber neue Dinge erleben und selber eingespannt werden von Gott. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Eingespannt von Gott, weil er was Neues tun will. Die Frage ist einfach, ob du was Neues willst. Ist immer die Frage, oder? Wollen wir da vom Baum der Erkenntnis was? Oder wollen wir wirklich was vom Baum des Lebens? Und der Baum des Lebens, das ist immer frisch. Auch heute. Auch ich habe gemerkt, auch wenn ich was zum tausendsten Mal vielleicht lese, irgendwie bringt es Gott fertig, dass es immer wieder neu ist und immer wieder tiefer ist. Habt ihr das auch schon gemerkt? Das ist so was Schönes. Das begeistert mich an Gott, dass wir nie ausgelernt haben. Also ich bin noch in der Schule. Ist doch so schön, oder? Also dass ich das hinter mir habe, mache ich das jetzt schnell in der Schule. In meinem Buch gibt es wirklich ein Kapitel, ich glaube, es ist das letzte Kapitel, wo der Herr zu mir geredet hat über die Meisterklasse. Wisst ihr, dass wir alle in der Meisterklasse sind? Die Meisterklasse, ich meine, ich war ja früher Musikerin, also ich bin immer noch, aber ich bin nicht mehr da konzertmäßig unterwegs. Schon lange nicht mehr. Aber wenn du eingeladen bist in eine Meisterklasse, dann heißt das, also du bist eigentlich eingeladen, weil da eine Erwählung ist. Auf deinem Leben. Da habt ihr gewusst, dass über uns, über jeden von uns ist eine ewige Erwählung. Ewig. Lass das mal sinken. Eine ewige Erwählung, eine ewige Berufung. Ewig heißt jetzt schon im Himmel vor Grundlegung der Welt. Das macht was mit uns, da gehen wir anders um. Ewige Erwählung, ewige Berufung. Und in dieser ewigen Erwählung und ewigen Berufung, auch sehr schön ausgeführt, was wir schon ein bisschen angetönt haben, durch Pastor Georg, diese Epheser 1 bis 3 Kapitel, die sind ja voll uns diese ewige Erwählung in uns hineinzukneten. Ich weiß nicht, wo ihr gerade dran seid, aber das ist dieses Brot, was er im Moment sehr austeilt, weil er darüber spricht, dass wir verankert werden, dass wir wirklich wissen, wohin wir gehören und wer in uns lebt. Beides. Beides. Und die Meisterklasse, da geht es also nicht mehr einfach um das, dass ich jetzt lerne, was es da alles für Komponisten gibt. Ich rede jetzt von der Musik her oder wie viele Kapitel es hier gibt. Sondern da lerne ich etwas, was der Geist der Gemeinde sagt. Da lerne ich etwas von dem, wie der Meister ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Da möchten wir unbedingt sein, vor allem in der Kunst oder auch in einem Beruf oder selbst ein Professor im Studium, wo wir denken, möchte ich auch, oder? Und wir haben einen Meister, der ist der Meister aller Meister. Und wir wollen ja dann werden wie der Meister, wir wollen alles auch können, oder? Und das ist unsere Bestimmung. Übrigens haben wir gerade gesungen, dass wir verwandelt werden in das Bild des Meisters. Das ist unsere Bestimmung. Die ist höher als jetzt, wenn ich eine Meisterklasse besuche in der Musik. Viel höher oder in irgendeinem anderen Fach. Also, dieses Buch erzählt von diesen Himmelsräumen, wo ich glaube, da habt ihr schon vieles gehört davon. Und was ich einfach glaube ist, und das ist das Ziel dieses Buches, ist eigentlich Appetit zu machen, Hunger zu machen, Durst zu machen, dass wir merken, das ist nicht nur für die Lilo, sondern das ist da. Das ist für jeden von uns da. Wir sind eingeladen und wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens und darüber hinaus auf Entdeckung, wie groß der Herr ist. Wer es schon erlebt hat, wer ihn überhaupt nur schon in die Dimensionen des Himmels mitgenommen zu werden, der weiß, das ist so eine Unendlichkeit. Das ist so eine Weite. Da gibt es Räume. Aber Gott ist nicht auf Räume beschränkt. Gott ist viel größer als Räume. Er ist alles in allem. Und es hat immer noch mehr. Und ich glaube, das ist so was Schönes, weil das können wir nicht machen. Juhu! Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht abverdienen. Ich kann nicht Tag und Nacht Bibel lesen, damit das dann geschieht. Ich kann nicht. Also entspannt mal. Auch hier am Livestream. Da. Also, das ist ein Appetizer. Ich habe das prophetische Bulletin mitgebracht. Das allerletzte, also das neueste. Und da reden wir eigentlich immer von dem, verschiedene Stimmen reden davon, was der Geist der Gemeinde im Moment gerade sagt. Das ist eigentlich der Fokus dieses Bildes. Kommt viermal im Jahr raus. Und was mich sehr begeistert, wir hatten Fadi Kirkor bei uns, das ist eigentlich ein Geschäftsmann, dem hat Gott out of the blue gesagt, du musst ein Kloster kaufen. Das hat er in der stillen Zeit gehört. Müsst euch den mal reinziehen. Wenn dir Gott plötzlich sagt, du musst einen Glocken. Und dann, das ist eine Riesengeschichte, aber er ist eigentlich Armenier und hat einen Einblick gegeben, was jetzt im Nahen Osten abläuft und so. Also ist ja hochaktuell, oder? Wenn ihr da reinschauen wollt oder es abonnieren wollt, es ist nicht teuer. Ich habe auch zwei meiner CDs mitgebracht. Die eine ist Hummingbird. Das ist einfach so zum Instrumentalmusik. Da gibt es eine schöne prophetische Geschichte dazu. Wir gingen immer, als Gary noch gelebt hat, gingen wir pro Jahr vielleicht ein, zwei Monate, mindestens im Jahr, haben wir uns abgeseilt und sind nach Amerika gegangen und sind dann in eine Cabin gegangen, in so ein Haus in der Schweiz, würde man sagen, in ein Chalet oder so eine Holzhütte im Wald. Wirklich. Und da sind wir gewesen und sind einfach gewesen. Gewesen. Gelebt, nicht. Wir haben auch gedient, aber wir sind vor allem gewesen. Und das waren immer wunderbare Zeiten. Und ich bin jeden Tag in ein Gebetshaus gegangen von Don Potter. Er ging am Morgen und ich am Nachmittag. Er hat am Morgen angebetet und ich am Nachmittag. Und habe einfach Zeit mit Jesus verbracht. Und eines Tages kam der Don Potter und hat unter der Tür zu mir gesagt, in 3 Wochen nehmen wir auf. Könnt ihr euch das vorstellen? In 3 Wochen machen wir eine Aufnahme. Ich habe gesagt, von was? Hat er gesagt, von dem, was du jetzt immer betest auf deinem Klavier. Und dann war das so schön, ich bin zu Tode erschrocken, aber ich habe gewusst, der Herr sagt was. Und dann hat der Herr Jesus zu mir gesagt, ich gehe mit dir durchs Rote Meer. Es wird sich teilen. Das war mein Wort. Und dann bin ich erschienen und dann wurde dieses Gebet, es ist eigentlich Gebet. Ja, es sind Stücke, aber es ist nicht, ich könnte sie jetzt nicht mehr so spielen, weil so viel improvisiert ist. Es würde immer anders tönen. Und ich glaube darum, ich sage euch das, immer nicht wegen mir, du kannst das auch machen. Er teilt auch für dich das Rote Meer. Muss nicht aufnehmen unbedingt, aber bei dem, wo er dich anspornt, was zu tun, wird er vor dir hergehen. Und er wird es dir gelingen lassen und es wird dein Gebet. Versteht ihr? Es kann eure Arbeit sein, es kann alles sein. Aber du wirst zu dem, was er gesagt hat, du sollst es tun. Hallo? Noch du tust, nicht du tust es, weil man es tun muss, sondern du wirst zu dem, was du tust. Und dann wird es authentisch. Dann wird es zum Anfassen. Also, das waren jetzt die Dinge, das haben wir jetzt los. Es gibt noch eine andere Doppel-CD, das ist dann mit Gesang. Gut. Also, ich habe ziemlich viel mitgebracht, weil es treibt mich vieles um. Weil Gott so dran ist, oder? Merkt ihr es auch? Der gibt richtig Gas. Oder? Also ich finde, er gibt Gas. Aber ich erzähle euch jetzt eine, etwas muss ich euch erzählen, weil das hat zu tun, ich bin mit einer Vision am Yom Kippur-Tag. Also das war 2025, also dort September. Und ich war auch wieder in Amerika, bin ich am Morgen um 5 erwacht. Für was steht 5? Das muss man, ich muss noch mal hören. Für was steht die Zahl 5? Ah, eben. Sehr wichtig. Ihr glaubt mir das nicht. Nicht da. Da. Ich glaube, der Herr redet zu uns durch Zahlen. Achtet mal drauf. Achtet mal drauf, wann ihr erwacht von einem Traum. Achtet mal darauf, was es heißt, wenn ihr immer die gleiche Zahl seht. Und dann beginnt Jesus zu fragen, was willst du mir eigentlich hier sagen? Ich gehe dann immer in die Bibel. Also, da bin ich erwacht und ich hatte eine gewaltige Vision. Ich war in Amerika und bin eigentlich über die Schweiz und die anliegenden Länder geflogen. Das kann man ja. Ich war auch keine Adler, ich bin einfach geflogen, das gibt's. Im Traum, oder? Wer ist schon geflogen im Traum? Eben, ihr sollt weiterfliegen. Also ich bin über diese Und das Schöne war, ich sah, wie von Hügeln und Bergen Gold, Lava, Gold, Öl, Ströme geflossen sind. Ich weiß nicht mal, was es war. In allen vier Himmelsrichtungen. Und Jesus hat zu mir gesagt, das ist, diese Ströme sind die Antwort auf die Gebete meiner Heiligen, die hinaufgegangen sind in ihre Hausberge, um zu beten. Wisst ihr, was Hausberge sind? Eure Berge, eure nahen Hügel hier, gibt doch Hügel um. Wer hat einen Hügel um sein Dorf oder seine Stadt? Wer geht da hinauf, um zu beten? Ich muss euch sagen, das ist, also wir haben zum Beispiel 7 Hügel um Winterthur, die werden regelmäßig bebetet. Also nicht die Hügel, sondern wir gehen da rauf, um zu beanspruchen. Um auszurufen, die Berge sind immer ein Ort der Begegnung mit Gott. Berge sind ein Ort der Regierung. Und es hat mich so angerührt, dass Jesus plötzlich gesagt hat, ich schicke das, was kommt jetzt, diese Goldströme, schicke ich als Antwort auf die Gebete meiner Heiligen. Und zwar hat er nicht gesagt, nur von jetzt, sondern er hat gesagt, meiner Heiligen, die über die Jahrhunderte gebetet haben. Ist das nicht stark? Also wir sind in einem Gebetsstrom über die Jahrhunderte. Ich wollte das gar nicht sagen, aber ich muss euch ermutigen. Wenn ihr solche Gebetsorte habt, und da ging es jetzt um die Berge, um das Regieren auf den Bergen, das ist wie wenn ihr, also Stuttgart liegt da unten, oder? Und jetzt geht ihr da ringsherum auf diese Hügel, oder? Und verkündet, Stuttgart gehört dem Herrn, oder? Oder von woher ihr kommt, da gibt es sicher einen Berg, wo die Leute immer draufgehen, oder? Fällt dir einer ein, dann geh auf diese Berge und geh rauf und verkündige das Reich Gottes. Du musst nicht die Wanderer da verrückt machen, sondern du gehst als eben ein Botschafter an Christi Stadt. Gut, das war das Erste, das war... wollte ich euch sagen, als Ermutigung und quasi als Auftrag. Wisst ihr, es geht ums Ganze jetzt. Jetzt kommt die Zeit, wo wir unseren Fuß auf die Erde stecken müssen und sagen müssen, so, es wird regiert. Da wird regiert und wir regieren mit. Oder? Einverstanden. Und wir reden ja nicht irgendwas von da, sondern wir reden, was das Wort sagt. Und wir verkündigen, dass er gesagt hat, er wird den Spätregen, er wird den Spätregen schicken. Und wir warten noch auf den, es hat schon angefangen, aber das ist erst Tröpfeln. Es kommt viel, viel mehr. Und wir können, ich glaube, wenn wir sowas hören und Gott sowas sagt, es ist jetzt Gnadenzeit. Es wird kommen und ihr könnt helfen, ihr könnt Schub geben. Ich habe schon beantwortet. Steht ihr? Eine Verheißung heißt, im Himmel ist es. Seid ihr da? Eine Verheißung heißt, im Himmel ist es. Die Frage ist einfach, ob das Wirklichkeit wird auf Erden. Ich meine, für Gott ist das kein Problem, aber er will dich und mich brauchen. Ja. Also, noch etwas von Yom Kippur, weil ich glaube, Yom Kippur, dieser Versöhnungstag der Juden, ist ein Tag, wo Jesus einfach auch sehr viel Offenbarung gibt seinem prophetischen Volk. und wo er wie Wegweisung gibt. Wegweisung. Und darum habe ich zwei Sachen, die ich euch sagen will, die ich sehr spannend finde. Das war also 1. auf den 2. Oktober war's. Ich habe einen Traum gehabt. Und ich erzähle diesen Traum. In diesem Traum bin ich allein und ganz viele andere, jeder für sich, ist in einem Gefährt einen Berg runtergefahren. Jeder hatte sein eigenes Gefährt. Also eigentlich dein Leben und dieses Gefährt, was du hast zum Leben. Du bist ja selber ein Gefährt, jeder von uns ist ein Gefährt. Aber das hat so ausgesehen wie eine Seifenkiste. Wisst ihr, was eine Seifenkiste ist? Seifenkistenrennen haben wir doch früher gemacht. Und so haben die Gefährte ausgesehen, jedes individuell. Oder? Und ich bin da runter und es war alles gut, friedlich, alles lässig. Und dann sind wir unten angekommen. Und es ging einfach nicht weiter. Unten ist unten, oder? Wenn du einen Berg runterfährst, dann bist du irgendwann unten angekommen. Als ich und die anderen kamen ja dann auch unten angekommen sind, hat eine Stimme gerufen, umsteigen, alle umsteigen. Kennt ihr das? Wenn ein Zug hält, heißt es doch manchmal, alle umsteigen. Also jetzt ja nicht mehr, jetzt ist alles elektronisch, aber vielleicht früher noch. Umsteigen. Und dann war das, habe ich gewusst, ja, die Stimme, wer ist die Stimme? Es war der Herr. Umsteigen, also Seifenkiste verlassen. Oder mein Gefährte eben. Also bin ich ausgestiegen und in dem Moment, wo ich dann auf dem Boden war, bekam ich ein neues Gefährt. Und dieses neue Gefährt, das kann ich euch ganz schlecht beschreiben, weil es quasi aus Wolken war. Also es war nicht zu fassen. Die Substanz, es war eine lebendige Substanz. Ich musste also in eine Substanz einsteigen und diese lebendige Substanz war dann mein Gefährt. Steht hier. Und ich denke, das ist eigentlich eine Botschaft für sich, immer ist es eine Botschaft, aber eigentlich für dieses Jahr. Es ist Umsteigezeit. Es ist Umsteigezeit, dieses neue Gefäß steht für das Leben im Geist. Steht für das Leben im Glauben. Es steht dafür, dass wir nicht weiter, auch wenn wir schon im Geist gelebt haben, auch dann gibt es immer wieder Zeiten, wo wir umsteigen müssen. Weil wenn wir umsteigen in so ein Gefäß, dann müssen wir auch umdenken. Also es geht nicht. Der Geist macht, was er will. Es ist der Geist. Er ist heilig. By the way. Und ich habe einfach gehört und empfunden, dass eine wiederherstellende Kraft kommen wird mit diesem neuen Gefäß. Es ist eine wiederherstellende Kraft, in die wir eintauchen. Und zwar nicht für uns, ja, aber dann auch durch uns. Es ist ja immer beides. Für uns und durch uns. Immer diese Bewegungen. Für uns, durch uns und es geht wieder zurück. Und wieder für uns und durch uns. Immer. Also, wenn ihr so wollt, du und ich, wir werden ein lebendiges Vehikel. Ich weiß, da gibt es ganz viele fromme Wörter dafür, aber ich brauche jetzt extra dieses Wort. Lebendige Botschafter an Christi Stadt. Es tönt so hoch, aber denkt mal in Vehikel. Wisst ihr, warum ich im Vehikel? Ich liebe das. Ich liebe das. Wisst ihr, das hat zu tun, dass wir uns als Wesen, als geistliche Wesen verstehen. Wir sind nicht einfach zuerst menschliche Wesen. Wir sind Geistwesen. Ist doch schön. Und warum sind wir Geistwesen? Wir müssen es verinnerlichen und wissen. Wir sind Geistwesen, weil Gott Geist ist. Und wir können nur mit unserem Geist mit Gott kommunizieren. Hallo? Es geht nur so. Unser Geist wird immer mehr vereint mit dem Heiligen Geist. Das gibt eine Heirat. Wirklich. Die alten Heiligen haben von dieser Union with Christ geredet. Also diese Einheit, diese Verschmelzung eigentlich mit Gott. Wir verschmelzen. Unser Geist verschmilzt zusammen mit dem Geist Gottes. So weit, dass er uns wie anziehen kann. Wie einen Handschuh. Versteht ihr? Und uns treiben kann, wenn ihr so wollt. Und dann müssen wir verstehen, dann haben wir eine Seele und haben einen Leib. Selbstverständlich gehört zu uns. Wir sind auch eine Trinität. Wie Vater, Sohn und Heiliger Geist haben wir auch den Geist und unsere Seele, die im Leib wohnt. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir dürfen unsere Seele nicht vergewaltigen. Das machen wir gern als fromme Leute. Wir sagen dann der, mach mal, das müsstest du doch längst und so. Wisst ihr, ich habe das gemerkt jetzt in dieser Trauerzeit, seit Gary gestorben ist. Das ist gar nicht so einfach. Dann kommen wieder diese Wellen. Und dann kannst du sagen, ach, ich bin ja im Geist. Ich bin ja eine geistliche Person. Ich bin stark und der Herr wohnt in mir. Tada! Blödsinn. Stimmt alles. Und trotzdem ist es in diesem Zusammenhang jetzt ein Blödsinn. Weil ich lernen muss, dass meine Seele eine Stimme hat und dass Trauer ihren Platz hat, genauso wie Freude. Und wenn ich nicht lerne, dass mein Geist in dieser Trauer Platz hat, dann kann der Geist mich nicht trösten. Hallo, seid ihr da? Ist ganz wichtig für uns. Viele Christen vergessen das. Ich erwähne es jetzt in diesem Zusammenhang mit uns, also bei mir jetzt mit dieser Trauer. Es gilt für alle anderen Gebiete auch. Unsere Seele muss einen Platz haben. David stärkte seine Seele im Herrn und nicht den Geist. Also sein Geist war klar, aber seine Seele vor Ziklag, die war überwältigt, die war zerbrochen. Freunde haben ihn angeklagt, die Stadt war angezündet, seine Frauen waren weg, seine Kinder waren weg und dann wollten sie ihn erst noch umbringen. Also es war der absolute Tiefpunkt. Und jetzt? Sein Geist hat den Herrn gekannt, natürlich, der war wirklich verwurzelt im Geist. Der hat ihn auch die Salbung getragen. Aber er musste seine Seele stärken. Er musste mit dir sprechen. Was bist du so unruhig, meine Seele? Komm. Wir vertrauen uns dem Wort an. Komm wieder. Bist du lieb mit dir? Oder bist du fromm? Nein, ich habe wirklich manchmal meine Fragen in der Christenheit. Warum habe ich sie? Weil wir nicht gelernt haben, mit unseren Seelen umzugehen. Weil wir nicht gelernt haben, Trost anzunehmen. weil wir nicht gelernt haben, uns trösten zu lassen. Und weil wir auch nicht gelernt haben, dass unsere Seele uns nicht regieren kann. Beides. Aber da wurden wir mehr gelehrt, oder? Was die alles nicht darf. Aber ich glaube, wir wurden wenig darüber gelehrt, sie auch ernst zu nehmen, ihren Platz zu geben. Wisst ihr, ich kann euch ganz was Praktisches sagen. Viele zum Beispiel der Bauchschmerzen oder Übersäuerung oder weiß ich was. Ja, das hat mit dem Lebensstil und weiß ich was zu tun. Aber manchmal ist uns auch was über den Magen gekrochen. Vielleicht braucht deine Seele wirklich mal etwas Schnauf. Schnauf, Atem. Braucht mal etwas, ich weiß auch nicht. Mal an den Bodensee oder ich weiß nicht, was man von hier aus macht. Einfach, was dich freut. Ich sag's euch, warum. Ich habe wirklich gute Erfahrungen. Die eine ist, ich ging mal zu Bob Jones. Das war mein Prophetenvater. Der ist jetzt ja mit Jesus. Und wir haben dann, ich habe immer so Dinge ausgetauscht, weil ich natürlich, er war mein Meister, wenn ihr so wollt, oder? Wollte ja lernen. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, und hättest du nicht noch ein Wort für mich? Und hat er gesagt, ja, yeah, yes, I have a word for you. Und das Wort war Go Shopping. Allen Ernstes. Geh einkaufen. Mach dir eine schöne Zeit in der Stadt einkaufen. Und das hat dieser gewaltige Prophet zu mir gesagt. Müsst ihr euch den mal reinziehen? Also ich meine, ich habe zuerst gedacht, habe ich gesagt, ist das seriös, was du mir da sagst? Ja, seriös. Das ist mein Wort an dich. Eigentlich wollte er sagen, komm, nimm doch dich nicht so ernst. Komm, geh doch, hey, gönn dir doch, hey, lass mal los. Es wird regiert. Ja, wir müssen regieren, aber es wird regiert. Wann warst du das letzte Mal aus mit deiner Frau? Wann kam der letzte Blumenstrauß? Wann hast du mal irgendwas Schönes gemacht miteinander? Wann hast du dir mal was gegönnt? Also ich wollte das gar nicht alles sagen, aber ich habe den Eindruck, ich müsste das sagen irgendwie. Irgendetwas... Wo müssen wir immer wieder durchbrechen? Und das hat zu tun, wisst ihr, wir reden so viel von Resilienz. Das ist ja das Schlagwort, oder? Aber wir können keine Resilienz haben, wenn wir unsere Seelen nicht ernst nehmen. Wenn wir das Bedürfnis von einer Seele, die zu uns gehört, wie die so kräftig ist. Denkt mal, zur Seele gehört unser Wille. Zur Seele gehören unsere Gefühle, gehört unser Verstand. Das gehört alles dazu, zu unserer Seele. Und natürlich soll uns nicht der Verstand regieren und natürlich soll uns nicht unsere Gefühle, Emotionen sollen uns auch nicht regieren. Aber wenn wir sie nicht kennenlernen und ernst nehmen, werden wir sie auch nicht überwinden und führen können. Können wir lange beten? Shabbat. Und unser Leib. Ich meine, warum sind wir so eine Sport, was ja gut ist, aber Sport ist eigentlich ein Gott geworden. Oder? Und wenn der Gott Sport uns regiert, ich kenne auch viele Christen, da wenn die nicht einen gewissen Schub haben, dann ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und ich glaube, Jesus will, dass wir unseren Tempel, dass wir den für ihn schön haben. Habt ihr gehört? Schön. Er ist ja auch schön. Gott ist schön. Mit schön meine ich nicht modisch. Mit schön meine ich, dass ich ruhen kann in dem, was er mir gegeben hat. Er findet mich sowieso schön. Er. Oder? Aber dieser Leib, ich kann ihn nur führen, wenn ich ihn ernst nehme. Sonst kann ich ihn nicht führen. Ich muss ihn ernst nehmen. Ernst nehmen heißt, dass wenn irgendwas an mir nicht stimmt, bin ich selbstverständlich in den Wunden Jesu geheilt. Das steht da drin. Aber vielleicht liegt ja etwas auch daran, dass ich die ganze Zeit nur sitze und mich nicht bewege. Wir wissen aber, dass ein Körper Bewegung braucht. Wir wissen aber, dass ein Körper einfach nicht immer nur Schokolade essen kann. Wissen wir alles, wir wissen es. Und trotzdem, mit dem meine ich, dieses Umdenken und Umsteigen betrifft Geist, Seele und Leib. Und wir sind ständig dran. Ständig. Und ich möchte euch daran erinnern, Hezekiel 1, 15 bis 21. Ich lese euch das mal vor, was da steht. Weil es beschreibt eigentlich das Vehikel. Wirklich. Hezekiel 1, 15 bis 21. Da sieht er. Der Hezekiel sieht. Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich. Und sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und sie hatten Felgen. Und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen, ringsum bei allen vier Rädern. Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Und die Räder hoben sich mit ihnen empor. Denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Wenn sie gingen, so gingen diese auch. Wenn sie standen, so standen diese auch. Und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor. Denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Jetzt, wenn ihr das mal mit der Seifenkiste und dem Umsteigen vergleicht und dem Gefäß, also diesem neuen, lebendigen Gefäß, dann betrifft das ja eigentlich uns, die wir im Geist leben, die wir uns auf allen Seiten bewegen können, die wir emporgehoben werden können, die wir aber doch auf der Erde sind, die wir Augen bekommen, oder? Geistliche Augen, natürliche Augen, die ausgestattet sind mit allen Segnungen des Himmels, Epheser 1, die wir voll sind von dem Geist Gottes, der uns treibt. Ich lese euch noch eine Stelle dazu, wenn ihr da, wir sind ja da in einer Schule, oder? 2. Petrus 1, 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also, da, angetrieben von Geist Gottes, muss auch die Weissagung kommen. Oder wenn ihr denkt, die Wolken- und Feuersäule, das war ja die Presence Gottes. Gut, wenn aber die Presence, die Gegenwart Gottes in dir und mir wohnt, dann bewegt die uns. Und dann hat die Augen. Versteht ihr? Wenn ich weiß, dass er da ist in seiner Dreieinigkeit, dann werde ich mich mit Geist, Seele und Leib diesem Geist, der in mir lebt, unterordnen und werde mich so bewegen. Und auf das gehen wir zu. Wir leben in dem und gleichzeitig, glaube ich, ist das etwas, was er in die Gemeinden hineinruft und sagt, wir müssen umsteigen. Wir sind unten angekommen. Ja? Also, hallo? Ich glaube, die weltweite Gemeinde ist auch unten angekommen. Guckt mal, was jetzt los ist. All diese Anklagen. All das, wie Leute aufeinander losgehen. All das, wie wir reden über andere. All das, wie wir beurteilen, wie andere Gemeinden sind. All das, wie wir richten, wie wir politisch richten. Wie wir verdammen. Als Christen, wie wir wenn möglich noch einander verdammen und das Heil absprechen und ich weiß nicht was alles, wie wir andere Menschen, die Gott gemacht hat, verdammen. Das ist kein geistliches Gefäß, sorry. Kann man lange Halleluja sagen. Und ich glaube, Jesus sagt, nein, ganz, mit allem. Alles von uns muss umsteigen und auf diesem sich dem anvertrauen. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber ich habe viele, viele Momente jetzt im Gebet und in Träumen, wo ich auf den Wolken gehen muss. Und ich gehe buchstäblich auf Wolken mit Jesus. Das ist kein Grund zum Gehen. Also ich meine, jetzt kein fester Grund. Und trotzdem ist er fest. Das Wasser ist auch kein fester Grund. Aber wir sind berufen, auf dem Wasser zu gehen, im Glauben zu gehen. Es ist dasselbe Bild, einfach anders. Ausgedrückt. Es spricht von Glauben und es spricht von der Einbeziehung der unsichtbaren Welt, die sowieso da ist. Nur schon in mir. Ich kann ja diesen Christus in mir auch nicht sehen. So, einfach jetzt mit meinen Augen da hinunter gucken und dann sehe ich ihn, oder? So funktioniert es nicht. Aber in meinem Geist sehe ich ihn. Und hoffentlich beginnen die Menschen ihn zu sehen. Aber sie sehen ihn auch nicht so als Gestalt. Sondern sie sehen ihn, nehmen ihn wahr im Geist. Du nimmst den Geist im anderen wahr. Und übrigens ist das die Weise, wie wir einander kennen sollen. Sagt er uns. Also ihr merkt, da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen, aber das überlasse ich eigentlich euch. Was ihr jetzt noch aus dieser Offenbarung machen wollt, des Umsteigens. Da, wisst ihr, einmal sagt Paulus, dass wir eine neue Kreatur sind. Das ist eine Art des Umdenkens. Und manchmal dürfen und sollen wir uns erinnern, ich bin ja eine neue Kreatur. Ich muss ja gar nicht so reagieren. Hey, wer bin ich denn? Und wer wohnt denn in mir? Ich muss ja gar nicht. Und das ist dieses Training, wo wir drin sind. Dass der Heilige Geist uns hineinnehmen will, dass das ständig, dass wir gar nicht mehr anders können, als in diesen Gedanken uns bewegen. Und das ist dann die Vermählung, das Sein oder das zur Ruhe gekommen sein in ihm. Und dann fließt aus dieser Ruhe der Strom. Ist hier, der Strom kann schon da reinkommen. Wir können auch da reinstehen im Glauben. Aber es bleibt trotzdem in uns, dass diese Wirklichkeit in unserem Alltag sich bewähren muss. Und wie bewährt sie sich? Indem ich genau in den herausfordernden Momenten oder in Momenten, wo ich vielleicht, in jedem Moment, vielleicht koche ich was. Und ich weiß, ich bin eigentlich nicht allein. Ich koche es mit Jesus. Vielleicht putze ich WCs. Macht es nicht. Sehr, sehr, sehr praktisch. Sehr. Und das macht was mit mir. Das macht was mit mir. Also ich segne euch, wir machen jetzt eine Pause. Und ich segne euch, dass jetzt dieses Umsteigen, es braucht eine Einwilligung. Es ist keine fromme Sache. Sondern es ist eigentlich eine Kapitulation, immer wieder. Zu sagen, ja, jeden Morgen, meistens beginnt ja der Morgen, beginnt am Abend, der das auch schon entdeckt. Die Frage ist, wie ich ins Bett gehe, ob ich mit dem Heiligen Geist ins Bett gehe oder nicht. Oder? Das ist mein Morgen. Der Tag beginnt mit der Ruhe, dem Schabbat. Da tauche ich ein. Da entscheide ich mich fürs Umsteigen. Oder? Dann erwache ich und ich begrüße den Heiligen Geist und habe mich damit schon entschieden, wo lebe ich, in welchen Dimensionen. Oder? Aber das ist ein Training. Ich möchte viel mehr von dem. Und die Frage ist, willst du umsteigen? Musst du entscheiden. Mache keinen Aufruf. Es kostet dich alles. Also, schöne Pause. Bis fünf nach neun. Fünf nach neun kommt der zweite Teil. Also seid wieder da, auch hier über Livestream. 9:05 geht's weiter.